Soeben sind die Filmfestspiele in Cannes feierlich eröffnet worden. Und wie zuvor schon die Berlinale, gibt auch Cannes diesmal damit an, nicht nur den Frauen vor der Kamera, sondern auch denen hinter der Kamera den Auftritt zu ermöglichen. Emmanuelle Bercot ist die Regisseurin des Eröffnungsabends, wenngleich ihr Film La Tête Haute, also Kopf hoch, außer Konkurrenz läuft. Vor 2 Jahren war sie auch schon auf der Berlinale im Wettbewerb mit dem Film Madame empfiehlt sich. Und damals wie heute ist Catherine Deneuve ihre Hauptdarstellerin. Diesmal spielt sie eine Richterin, die sich mit einem schwer erziehbaren Jugendlichen befassen muss. Und darauf hat sich Deneuve ordentlich vorbereitet. Zum Gericht zu gehen war eine tiefgreifende Erfahrung. In den Verhandlungen begegnete ich jungen Müttern, verzweifelten Familien, delinquenten Jugendlichen, übrigens viel mehr jungen Männern als Frauen. Während der Vorbereitung erlebte ich Dinge, von denen ich bisher nur in der Zeitung gelesen hatte, in realer, geballter Form. Plötzlich erlebte ich das, wovon ich bisher nur gewusst hatte. Catherine Deneuve über ihre Rolle als Richterin im heutigen Eröffnungsfilm der Filmfestspiele in Cannes. Für Fazit gehört Anke Lewicke zum Cannes-Team. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das ist ja ungewöhnlich für Cannes, mit einem Sozialdrama anzufangen. War das ein gelungener Auftakt? Naja, es geht so. Also ich habe so das Gefühl gehabt, Cannes hat sich gesagt, warum nicht mal etwas anderes ausprobieren. Also in den letzten Jahren hat man ja immer mit großem Star-Kino eröffnet, ist damit aber baden gegangen. Also man muss nur letztes Jahr Grace of Monaco mit Nicole Kidman, das war ja wirklich kein großer Erfolg, oder vor 2 Jahren der große Gatsby in 3D. Und deshalb hat man sich wohl jetzt gesagt, ach, machen wir mal einen Film mit einem gewichtigerem Thema. Und in dem Film folgen wir jetzt eben einen jungen, straffälligen Jugendlichen bei seinen Gerichtsprozessen, bei seinen Aufenthalten im Jugendgefängnis, in diversen Jugendzentren. Wir erleben ihn bei den Wutausbrüchen, aber auch bei seiner ersten Liebe. Aber das läuft alles so nach so sehr vorhersehbaren Bahnen ab. Und der Film könnte eigentlich auch ein bisschen Werbefilm sein für das französische Jugendstrafrecht. Das wird nämlich einfach von Engels gleichen Humanisten geführt. Das Ganze ist wirklich so ein braves, biederes Sozialdrama. Und man kommt regelrecht gut gelaunt aus dem Kino, weil die Welt ja in Ordnung ist. Und Catherine Deneuve als Richterin, also auf dem roten Teppich heute, wurde sie vermutlich erstmal bejubelt. Nach der Vorstellung auch noch? Ja, man kann sagen, Catherine Deneuve beherrscht einfach die Szene und das ist auf der Leinwand so und das ist eben auch auf dem roten Teppich. Sie ist sowas wie die Königin von Cannes und während sonst immer so viel Geschrei gibt am roten Teppich, wenn Catherine Deneuve auftaucht, ist das eher so eine ehrfürchtige Ruhe und natürlich gibt es dann auch Applaus und ich muss sagen, sie ist in dem Film wirklich auch sehr gut. Sie hat so eine natürliche Autorität, man glaubt ihr wirklich, wie sie das macht, aber Cannes muss sich eben auch an den eigenen Maßstäben messen. Und hier sind die Brüder Dardenne groß geworden und die machen ja soziales Kino mit einer unglaublichen Gegenwärtigkeit. Da kommen die Geschichten regelrecht aus dem Alltag und hier spürt man eben leider doch zu sehr immer das Drehbuch. Aber festhalten kann ich, dass ich mir während des Films immer so vorgestellt habe, dass es eigentlich schön wäre, wenn ich eine Jugendrichterin wie Catherine Deneuve in meinem Leben hätte, die dann auch manchmal für Ordnung sorgen würde. Auch wenn Sie diesen Eröffnungsfilm jetzt ja anscheinend nicht ganz so gelungen finden, gibt er denn eine Richtung vor für die inhaltliche Ausrichtung des diesjährigen Wettbewerbs? Ja, das kann man schon sagen. Also einmal ist es ein Film einer Regisseurin und man hat sich ja jetzt auf die Fahnen geschrieben, mehr Filme von Regisseurinnen zu zeigen, ist darauf auch sehr stolz. Ich finde, es ist eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit. Und es gibt eben so ein Thema vor, dass man unheimlich viel französische Produktionen in diesem Jahr zeigt. Es sind immerhin 5 französische Filme. Es gibt ein Gipfeltreffen französischer Stars, 3 Filme mit Isabelle Huppert, Catherine Deneuve ist nochmal zu sehen. Aber die französische Presse ist immer noch nicht zufrieden. Die sagen, oh, es gibt viel zu viel Englischsprachiges noch. Dabei gibt es dieses Jahr nur 2 Amerikaner und das sind auch Cannes-Stammgäste, nämlich Todd Haynes und Gus Van Sant. Aber es stimmt schon, dass es viel englischsprachiges Kino gibt und das hängt aber damit zusammen, dass italienische Regisseure wie Matteo Garrone, den kennen wir von dem Mafia-Film Gomorra, oder eben auch Paolo Sorrentino, der mit La Grande Bellezza den Oscar gewonnen hat, jetzt eben international drehen mit großen Stars und da kann man jetzt mal gespannt drauf sein. sein, ob sie ihre originellen Filmsprachen auch mit größerem Budget einfach beibehalten können. Was werden das für Filme sein? Deutschland ist in Cannes diesmal nur mit 2 Kurzfilmen vertreten. Gibt es dafür gute Gründe? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich meine, es gibt ja auch in Deutschland eine Internationalisierung. Also Tom Tykwer hat ja nun häufiger schon mit großem Budget gedreht. Jetzt hat er auch wieder Hologramm für den König gemacht mit Tom Hanks. Man fragt sich so ein bisschen, ob der hier auch eingereicht war oder nicht. Oder es sind dann aber doch eher so Filme von Tom Tykwer wie 3, die dann so ein Berlin-Gefühl wiedergeben, die so international auf Festivals interessieren. Und so insgesamt würde ich einfach mal sagen, die deutsche Filmszene hat sich so auch in den ganzen Fördergeldern gut eingerichtet und so, ist nicht mehr so risikobereit. Und ich glaube, das kriegt man dann eben auch als Rechnung quittiert und deshalb gibt es einfach keinen Film in Cannes. Für viel Gedränge am roten Teppich dürfte auch der neue Mad Max von George Miller sorgen. Morgen Abend braucht das Festival denn so einen Actionkracher auch noch? Och ja, ich finde, so ein bisschen Rambazamba kann dann nach so stillen, introvertierten Autorenfilmern auch nicht schaden. Und dann gibt es ja auch diese Tradition in Cannes, also Matrix 3 lief hier, Indiana Jones 4 und dann kommen natürlich Charlize Theron, Tom Hardy morgen. Und das sind ja Bilder, die wirklich um die Welt gehen. Ihr Auftritt hier in kann, wird auch überall gezeigt und dann kann eben beweisen, dass es wirklich der Nabel der Filmwelt mal wieder ist. Ob sich diese Show für Cannes lohnt, ob George Miller also einen Actionfilm der besonderen Art geschaffen hat, das wird uns jetzt gleich Patrick Welinski verraten. Fliegender Wechsel am Mikrofon in Cannes. Danke, Anke, für den Eröffnungsbericht.